Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wie hübsch du bist? Ich kann dafür sorgen, dass du hübsch bleibst. Für immer. With a certain